نقول بسم الله الحمد لله معز الإسلام بنصره ومذل الشرك بقهره ومصرف الأمور بأمره ومستدرج الكافرين بمكره الذي قدر الأيام دولا بعدله وجعل العاقبة للمتقين بفضله والصلاة والسلام على من أعلى الله منار الإسلام بسيفه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واقتفى إلى يوم الدين أثره أما بعد. Wir haben heute den 80. Fajr Unterricht von das Buch Jami' al-Ulum al-Hikam von Ibn Rajab al-Hanbali rahimahullah. Und wir sind gerade beim 18. Hadith. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. عن أبي ذر ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن رواه الترمذي وقال حديث حسن وفي بعض النسخ حديث حسن صحيح. Also von Abu Dharr und Mu'adh ibn Jabal radiallahu anhuma, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, fürchte Allah, wo immer du bist, und folge der Sünde einer guten Tat, und es löscht sie. Und verkehre mit den Menschen mit einem schönen Benehmen, überliefert bei Tirmidhi, und er sagte Hadith und Hasan, und in manchen Versionen Hadith und Hasan und Sahih. طيب. Bevor wir anfangen, machen wir wieder eine kleine Lektion in Ilm Mustalah al-Hadith. Was ist ein Hadith Hasan? Ein Hadith Hasan ist eine Stufe unter Hadith Sahih, aber ist kein Hadith Da'if. Es ist auf jeden Fall ein authentischer Hadith. Yani, es ist nicht Da'if. In dem Sinne. Aber es ist nicht in der Stufe von ein Hadith As-Sahih. Okay? Meistens aber, wenn At-Tirmidhi sagt Hasan und Sahih, dann meint er aber damit, was die Gelehrten in ihren Büchern sagen, bei Hadith As-Sahih. Okay, so sagen das, so sagte, das ist die Wahl von Ibn Kathir und Ibn Salah in das Buch Al-Ba'ith al-Hathith, Sharh al-Mukhtasar Ulum al-Hadith von Sheikh Ahmad Shakir, Rahimahullah. Wala ish ya Sheikh Abu Amr. Sahih? نعم بارك الله فيك ابن رجب رحمه الله sagt weiter und es ist bereits gekommen oder wir hatten bereits von Ibn Umar, dass er als er seinen Besitz yani seinen Sklaven die Freiheit schenkte, den er geschlagen hatte, sagte er, ich habe für ihn oder bei ihm keinen Lohn, das heißt, ich habe keine Buße für meine Sünde, außer dass ich ihm die Freiheit schenke. Und seine Sünde war nicht von den großen, von den großen Sünden. Yani, schaut euch Ibn Umar an, radiallahu anhuma, er hat nur einen Sklaven geohrfeigt, nur geschlagen, ja, und er hat keine andere Buße für diese Sünde gesehen, außer dass er ihm die Freiheit schenkt. Ja. Dann sagt Ibn Rajab rahimahullah, und seine Sünde war nicht von den Kabair, war nicht von den großen Sünden. So wie ist es dann, wer mit denjenigen, der oder mit das, was von den Taten ist, das die großen Sünden verbüßt. Yani, wie kann, wenn das yani, so ist, wie kann das sein dann? Was ist dann, welche Tat soll dann yani, eine große Sünde verbüßen? Und das ist das, was wir bereits gestern gesagt haben, dass die Salaf, rahimahumullah, die Taten, die Sünden von ihnen, auch wenn sie so klein waren, haben sie so groß gesehen wie ein Berg, das beinahe auf sie fällt. Und der einer von uns sieht seine Sünde wie eine Mücke, das auf seine, oder eine Fliege, das auf seine Nase kommt, und der macht sie mit seiner Hand so, und sie verschwindet. Subhanallah. Denn manche großen Sünden kann einige Taten, die ihr widersprechen, nichtig machen. Wie zum Beispiel Al-Mann wal-Adha. Al-Mann ist, dass jemand etwas vorhält. Etwas jemanden vorhält. Und sagt, schau, ich habe das und das für dich getan. Und Leidzufügung. Ha? Al-Mann und Al-Adha, also Vorhalten und Leidzufügung, macht die Sadaqa ungültig. Yani, wenn du eine Spende gibst, eine Sadaqa gibst, und du tust denjenigen, den du das gespendet hast, vorhalten, ha? Und tust ihm damit Leidzufügen, dann macht das die Sünde nichtig. Dann macht das deine Sadaqa nichtig. Und das Handeln mit Riba, Zinsen, macht den Dschihad ungültig. Wie Aisha radiallahu anha sagte, und Hudhaifa, wie Aisha radiallahu anha sagte. Und er sagte, und Hudhaifa sagte, das Bezichtigen einer geschützten, yani einer verheirateten Frau mit dem Sinne, yani, des Sinnes, macht die Taten von 100 Jahren oder zerstört die Taten, yani die guten Taten von 100 Jahren. Subhanallah. Einmal eine muslimische Frau mit Sinne zu bezichtigen, macht, subhanallah, die Taten, hä, zerstört die Taten von 100 Jahren. Subhanallah. Naam. Barakallahu fiqh. Naam. Das mit Hassan und Sahih macht nur At-Tirmidhi. Barakallahu fiqh, ja. Jazakallahu khair. All das, bevor wir weitermachen, all das lässt uns, meine Geschwister, eine Lektion daraus nehmen, dass wir aufpassen, was wir sagen. Weil ein Wort kann yani, Taten und Taten yani, zerstören. Wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, der eine sagt ein Wort und der kümmert sich nicht, er beachtet dieses Wort nicht einmal und dieses Wort lässt ihm in Jahannam 70 Jahre oder 70 Herbste stürzen. Und es wurde auch von ihm, also von Hudhaifa, überliefert als Marfu' und dass das Bezichtigen der geschützten Frau, ja, der verheirateten Frau mit dem Sinne, die Taten von 100 Jahren zerstört. Okay? Er überlieferte, es wurde auch von ihm als Marfu' überliefert und Al-Bazzar überlieferte das. Okay, dann machen wir einen kurzen Text und nehmen wir uns Abu Muhammad al-Ansari. Was ist ein Hadith Marfu'? Nein, Achi. Das ist Maudu'a. Maudu'a. Ich rede von Marfu'a. Ah. Weißt du, Achi? Nein, Achi. Nein, das ist ein Hadith Mawquf, was du sagst. Wer weiß es? Natürlich außer Abu Umar. Marfu'. Naam, barakallahu fiqh, Abdurrahman. Naam, jazakallahu khair, Abu Muhammad. Das ist die Aussage oder die Tat oder die Bestätigung des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Das ist ein Hadith Marfu'. Der Hadith al-Mawquf. Al-Mawquf ist die Aussage oder die Bestätigung des Sahabis. Okay? Und Hadith. Naam? Genau. Das ist der Unterschied. Okay? Okay, jetzt habe ich wieder die Seite zugemacht, im Augenblick. Okay, bis die Seite leidet. Was ist ein Hadith al-Maqtu'? Al-Maqtu'. Entschuldige, Al-Munqati'. Es gibt Al-Maqtu' und Al-Munqati'. Ich will beide wissen. Mawquf al-Sahabi. Al-Munqati' ist? Ha? Na'am, barakallahu fiek. Ich habe eh gesagt, alle außer Abu Umar. Bismillah, Abu Muhammad. Tabi'i, barakallahu fiik. Die Aussage, Bestätigung oder die Tat eines Tabi'is. Taib, wo al-Maqtu'? Al-Maqtu' ist was anderes. Das habe ich einmal gesagt, aber haben wir nicht wiederholt. Al-Maqtu' ist der unterbrochene Hadith, dessen Überlieferungskette, zwischen zwei Überlieferer fehlt jemand. Ja, dann ist das ein Hadith, Maqtu', geschnitten, ja. Okay? Na, Al-Hadith al-Maqtu' ist eine Art von Hadith al-Da'if. Na, und wir haben auch gesagt, Al-Hadith al-Mursal, wer kann mir das sagen? Das haben wir letztens gemacht. Aha. Ja. Naam. Ja, kann man schon, inshallah, bismillah. Es muss nicht immer bei Tabi'i als Daif sein. Aufpassen. Okay? Es muss nicht immer bei Tabi'i Daif sein. Okay? Auch wenn es meistens verallgemeint wird, die Aussage, dass es der Mursal von Tabi'i Daif ist, aber es muss nicht sein. Okay? Na. Taib, machen wir weiter, inshallah. Barakallahu fikum. Taib. Ebenso wie das Unterlassen der von Salat al-Asr die Tat nichtig macht oder ungültig macht. Ja, so ist es nicht abzulehnen oder ist es nicht komisch, yani, dass die Lohn des Tates, welche die großen Sünden nichtig macht, ja, auch dadurch nichtig gemacht wird. Oder ungültig gemacht wird. Und Al-Bazzar überlieferte in seinen Musnad und Al-Hakim auch von Hadith von Ibn Abbas radiallahu anhuma, von Nabi sallallahu alaihi wasallam, dass er sagte, es wird mit den guten Taten des Dieners Yawm al-Qiyam und seine Sünden, die guten Taten und seine Sünden Yawm al-Qiyama gebracht. So, wird von ihm vergeltet oder es wird von ihm manches weggenommen als yani Vergeltung, ja, zwischen die Hasanat und Sayyiat. Yani für die Sayyiat werden was Hasanat gelöscht. Ja. So, wenn ihm eine Hasana überbleibt, dann reicht es für ihn in Al-Jannah. Dann reicht es für ihn für Al-Jannah. Und Ibn Hatim überlieferte, von Ibn Lahia, er sagte, Ata ibn Dinar erzählte mir von Sa'id ibn Jubair in der Aussage des Erhabenen subhanahu wa ta'ala, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى, wer in der Größe eines Senfkorns was Gutes macht, der wird es sehen. Er sagte, die Muslime hatten gesehen, dass sie für nichts, dass sie hatten ja die Ansicht, dass sie für das Wenige, wenn sie spenden, ja nicht belohnt werden. So kommt der Miskin, kommt der Arme, und sie ja halten das für wenig, dass sie ihm zum Beispiel eine Dattel oder ein Stück Brot und so weiter geben. So weisen sie ihm ab. So wiesen sie ihm ab. Und sagen, das ist nichts, was ich hier dafür belohnt werde. Wir werden nur dafür belohnt, für das, was wir geben, während wir es lieben. Yani, die Sahaba damals haben gehabt, wenn ein Armer gekommen ist, haben sie es für wenig gehalten, dass sie ihm eine Dattel und so weiter, weil sie sagen, das ist etwas, worauf ich leicht verzichten kann. Aber ich werde nur für etwas belohnt, für das, was ich liebe, was ich so gern habe. Und andere hatten die Ansicht, dass sie für die kleine Sünde, wie eine Lüge oder einen Blick und der Riebe und das weiter, nicht bestraft werden. Und sagen, Allah hat nur das Feuer, und sagten, Allah hat nur das Feuer bedroht oder versprochen für die großen Sünden. So hat Allah Azza wa Jal mit diesem Vers sie dazu motiviert, dass sie das Wenige vom Guten, das sie tun, denn das wird dann mehr. Etwas wenig und wenig und wenig wird das dann mehr. Und er warnte sie vor das Kleine und Wenige von dem Bösen oder von der Schlechte, denn das könnte auch mehr werden. So kam der Vers hinab, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ, yani, wer in der Größe eines Senfkorns, yani, noch kleiner und noch leichter als eine Ameise, etwas Gutes macht, der wird es in seinem Buch geschrieben sehen. Und dies wird ihm erfreuen. Er sagt, Allah subhanahu wa ta'ala, für jeden Frommen und Unsittlichen wird für jede Sünde eine Sünde geschrieben. Und für jede gute Tat 10 Hasanat. So, wenn Yawm al-Qiyamah kommt, wird Allah seine Hasanat, die Hasanat des Mu'mins, auch vervielfachen. Mit jeder noch 10. So, und dann löscht er mit jeder Hasana, mit jeder guten Tat, 10 Sünden. Schaut die Barmherzigkeit Allah subhanahu wa ta'ala und die Güte. So, derjenige, den dann seine Hasanat mehr sind als seine Sünden, auch wenn es nur mehr ist im Gewicht eines Senfkorns, der tritt in Jannah ein, von den Mu'minin. Und das offensichtliche Wahr davon ist, dass zwischen Hasanat und Sayyiat vergeltet wird. Yani, es wird gewogen zwischen ihnen. Ja? Dann wird die Hasana fallen, die im Gegenüber der Sünde steht. Und dann wird geschaut zu dem, was dann überbleibt nach dieser Vergeltung. Und dies entspricht der Aussage von denjenigen, die sagten, dass derjenige, dessen Hasanat, dessen guten Taten, seine Sünden überwiegen, selbst wenn nur durch eine einzige guten Tat, der wird für diese eine spezielle Hasana speziell belohnt. Und die restlichen Hasanat, die restlichen guten Taten von ihm, werden dann fallen, im Gegensatz, dass seine Sünden auch fallen. Im Gegensatz von denen, das ist diese Aussage, yani, ist im Gegensatz von dem, der gesagt hat, dass er für alles dann belohnt wird. Und seine Sünden, yani für all seine guten Taten. Und seine Sünden werden fallen, als würden sie niemals existiert haben. Und dies ist bei den großen Sünden. Ja. Was aber die kleinen Sünden betrifft, so werden sie, können sie durch die guten Taten gelöscht werden und ihr Lohn bleibt trotzdem. Wie Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sagte, soll ich euch nicht darauf hinweisen, auf das, womit Allah die Sünden vergibt oder löscht und die Stufen erhöht? Er sagte, dass dass man Wudu gut macht und dass man die vielen Schritte zu Al-Masajid und dass man das Gebet nach dem Gebet wartet oder erwartet. So hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam für diese Taten die Verbüßung der Sünden bestätigt und auch die Erhöhung der Stufen. Und ebenso seine Aussage sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wer la ilaha illallah wahdahu la sharika lah 100 Mal sagt, dann schreibt ihm Allah dafür, yani, 100 Hasanat, 100 guten Taten, und von ihm werden 100 Sünden gelöscht. Und er wird, und das wird für ihn, yani dieses Wort 100 Mal zu sagen, ist für ihn im Gleichnis von der Befreiung oder die Freiheitsschenkung von 10 Seelen. Okay? So. Dies weist darauf, dass der Dhikr, dass das Gedenken Allahs die Sünden löscht, und aber trotzdem bleibt sein Lohn für denjenigen, der das macht, vervielfacht. Ebenso die Sünden des Reuigen, jemand, der Reue, Taube macht, wirklich eine aufrichtige Taube, diese Reue verbüßt von ihm die Sünden, und seine Hasanat bleiben trotzdem für ihn. So wie Allah Ta'ala sagte, bis er seinen besten Alter erreichte und er 40 Jahre alt wurde, sagte, O mein Herr, verhelfe mich, dass ich deine Güte, die du mir gegeben hast, oder deine Gaben, die du mir gegeben hast, und meine Eltern, dass ich darüber dankbar bin und dass ich Gutes tue, das, womit du zufrieden bist, und mache meine Nachkommen zu rechtschaffen. Ich bin reuig zu dir und ich bin von den Muslimen. Dies sind diejenigen, von denen wir das Beste, was sie taten, annehmen. Und wir vergeben ihre Sünden. Und sie sind von Ashab al-Jannah. Und sie sind von den Bewohnern des Paradieses. Es ist das Versprechen der Wahrheit, welches sie wurde, welches ihnen versprochen wurde. Surat al-Ahqaf 15, 16. Und der Erhabene sagte auch, und derjenige, der mit der Wahrheit kam und es auch bestätigte, dies sind die Muttaqun, die Gottesfürchtigen. Sie haben oder sie bekommen, was sie wollen bei ihrem Herrn. Dies ist der Lohn der Guthandelnden, damit Allah für ihnen das Schlechteste, was sie taten, verbüßt, und das Beste, was sie taten, oder mit das Beste, was sie taten, belohnt. Surat Zumar 33 bis 35. So hat Allah Azza wa Jal diese Leute mit Taqwa und Ihsan beschrieben. So wies dies darauf, dass sie nicht auf die Sünden beharren, sondern davon reuig sind. Und seine Aussage, subhanahu wa ta'ala, damit er von ihnen das Schlechteste verbüßt, das sie taten, darunter fällt auch die Kabair, die großen Sünden, weil das ist das Schlechteste, was sie taten. Und Allah sagte, und wer Allah fürchtet, den wird er seine Sünden verbüßen und seinen Lohn vervielfachen. Surat al-Talaq, Vers Nummer 5, ungefähre Bedeutung. So hat Allah auf die Taqwa, oder von der Taqwa abgehängt, welche die, was ist die Taqwa? Das Tun der Pflichten und Unterlassen der Verbote beinhaltet. Wenn jemand das macht, hat Allah für ihn garantiert oder hat ihm versprochen, dass er ihm seine Sünden vergibt und seinen Lohn vervielfacht. Und Allah berichtete über die Gläubigen, welche über die Schöpfung der Himmel und Erden nachdenken, dass sie sagten, O unser Herr, wir hörten einen Rufer, der ruft zum Iman. Glaubt an euren Herrn, so haben wir geglaubt. O unser Herr, vergebe uns unsere Sünden und verbüße uns unsere Sünden und lass uns mit den Frommen sterben. Surat Al-Imran 193. So hat er berichtet, dass er ihnen dann diesen Dua angenommen hat und dass er ihnen ihre Sünden verbüßt hat und in Jannat eintreten hat, haben gelassen hat. Und in Jannat eintreten gelassen hat. So, und seine Aussage, so vergebe uns unsere Sünden und verbüße uns unsere Sünden, so hat Allah Azza wa Jal, oder vergebe uns unsere Sünden und verbüße uns das Schlechte von uns, so hat Allah Azza wa Jal hier die Sünden mit der Vergebung spezialisiert und das Schlechte mit dem Takfir. Yani, Takfir ist hier nicht Kufr zu machen, sondern Verbüßung. Ha? Oder Takfir, Kufr-Urteil zu fällen, sondern Verbüßung. So sagt er, so kann man sagen, die. Das Schlechte bedeutet oder sind die kleinen Sünden und die Sünden, damit sind hier die großen Sünden gemeint. So, die kleinen Sünden werden verbüßt, weil Allah Azza wa Jal hat für sie eine Buße in der Dunya, eine Scharia-Buße und eine Bestimmungsbuße festgestellt. Eine Scharia-Buße für manche Taten, dass man bestimmte Buße, entweder Fasten oder Opferung und so weiter, machen muss. Oder Allah Azza wa Jal trifft ihn mit Heimsuchungen und so weiter, das, womit er ihm dann seine Sünden, diese kleinen Sünden, vergibt. Jedoch die großen Sünden benötigen eine Vergebung, um Vergebung bitten. Ja? Eine Vergebung von Allah Azza wa Jal, welche diesen Menschen von der Schlechte dieser Sünde beschützt. Und die Vergebung und Büße oder Buße sind beide ähnlich oder yani nahe zueinander. Denn wenn man sagt, dass die Vergebung, über die Vergebung wurde gesagt, das ist die Bedeckung der Sünde. Und es wurde gesagt, es ist der Schutz vor der Schlechte der Sünde mit der Bedeckung der Sünde. Und deswegen wurde derjenige, der seinen Kopf verhüllt, ja, und es yani, schützt, ja, im Krieg, sagt man Mughfiran. Ja, Mughfiran Ras. Ja, das ist aus der Arabischen, kommt von Maghfira. Okay, und nicht jeder, der das macht, wird so bezeichnet. Ja, nicht jeder, der seinen Kopf verhüllt, wird so bezeichnet. Okay, wir hören hier auf, weil der Bruder auch krank ist. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وفي إن شاء الله das nächste Mal weiter. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.